im Haus, leuchtroter Stern und gib mir Mut, leuchte mein Stern weit hinaus. Wir haben gebrannt auf der Erde, auf der Erde uns zu vertrauen, nur uns zu trauen. Wir haben gebrannt uns die Erde, uns die Erde, um nicht zu bauen, besser zu bauen. Leuchte mein Stern auf jedem Mut, in jedem Herz, jedem Haus. Leuchtroter Stern und gib mir Mut, leuchte mein Stern.